In der Mythologie des Südens dieser Welt ist Huiracocha zugleich der Schöpfer aller Dinge. Er hat den Inkas das Dasein gegeben, ihnen aus der inneren Welt durch ein Fenster verholfen. Die Legende sagt uns auch, dass das wirkliche Tiahuanaco eine unterirdische Stadt gewesen ist, deren Eingang sich in Calasasaya, dem Tempel des Mondes, befand. Nach der großen Katastrophe, die alles veränderte, sogar die Pole, was man in den magnetischen Linien einiger alter Steine feststellen kann, die in verkehrter Richtung zu einem magnetischen Pol kreisen, der dort schon nicht mehr vorhanden ist, hat Tiahuanaco aufgehört, der Eingang zur inneren Welt zu sein. Außerdem berichtet die Legende, dass in einem unterirdischen Cuzco eine geheime Bibliothek bewahrt wird, in welcher die gesamte Geschichte der Sternengötter, der weißen Götter, beschrieben ist. Jetzt findet man in Nazca jenes rätselhafte Mysterium, jene Spuren von Flugplätzen einer anderen Welt, in derselben Legende eine Erklärung für die von der Venus gekommenen weißen Götter wie Huiracocha, Mama Oklo, Quetzalcoatl, Kon-Tiki, Kukulkan und andere, wie in Vimanas im Raumfahrzeugen mit ihren Flugzeughallen in der hohlen Erde kamen. Heute wäre niemand mehr in der Lage, die Wege des Inka zu zeichnen, dieses Werk der Überlebenden einer in einer großen Katastrophe verschwundenen Zivilisation. Für den Weizen und Mais gibt es keine irdischen Zeitalter ihrer genetischen Entwicklung. Die Untertanen der Inkas sagen uns, dass ihre Herrscher nicht von hier waren, sondern von anderen Universen, durch die Huiracochas, die weißen Götter, die Söhne der anderen Sonne, gebracht wurden. Wir werden diese Themen, die bereits in das Goldene Band und auch die von anderen Autoren behandelten, nicht weiter ausbauen. Sarmiento de Gamboa selbst, ohne so weit zu gehen, bezieht sich auf Atlantis, Platon viel zitierend. Aber es gibt noch andere klassische Autoren, auf die er sich beziehen könnte, wie Cicero, Strabon, Maneto, der ägyptische Priester von Heliopolis, Proklus, unter den Arabern sogar Ibn al-Hokma, Masudi und so weiter. Im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung behauptete Proklus, dass Platon nach Ägypten gereist sei und in Gesprächen in Sais mit dem großen Priester Parthenet, in Heliopolis mit dem großen Priester Ochlab und in Sabenytis mit dem Hierophant Etimon Kenntnisse von dem untergegangenen Atlantis erhalten habe. Im Jahre 300 vor unserer Zeitrechnung schrieb Krantor, dass es in Ägypten an einem geheimen Ort eine Säule gäbe, in der sich eingezeichnete Hieroglyphen befänden, die die Geschichte von Atlantis wiedergeben und die einigen Griechen erklärt worden seien. Vielleicht Platon. In geheimen Untergründen befänden sich die vor der Sündflut geretteten Archive, die heiligen Chroniken und auch diejenigen vor dem Brand der Bibliothek von Alexandrien in Sicherheit gebrachten. Marcellinus, römischer Historiker des 4. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, versicherte, dass diese geheimen Verstecke existieren, in denen die alten Hysterien bewahrt werden, jedoch kennt niemand ihre Lage. Maneto wird sich dort direkt informiert haben. Solon erzählte, dass der Priester von Sais seinem Großvater gesagt hat: »Ihr alle habt eine sehr junge Seele, ihr erinnert gar nichts, weil ihr keine von der Zeit geweihten Überlieferungen habt. Der Grund dafür ist, dass alles durch eine große Katastrophe zerstört wurde. Die stattgefundenen Zerstörungen waren zahlreiche und zahlreich werden die kommenden sein.« Beroso, der auch von Pedro Sarmiento de Gamboa zitiert wurde, erzählt uns von der babylonischen Legende über Oannes und seine Begleiter, seltsame Kreaturen, aufgetaucht aus den Wassern des Persischen Golfs, versehen mit Fischköpfen, und jene sind, die zur Zivilisation der Riesen beitragen. Sie kommen vom Meeresgrund. Beroso war ein chaldäischer Priester aus der Zeit Alexanders des Großen. Auch der Ahne der Merowinger sei ein seltsames amphibisches Wesen gewesen. Dasselbe gilt für die Vorfahren der Inkas, Olmeken, Tolteken und Mauas, denen sie jenen Kalender von einer bis heute nicht vergleichbaren Vollkommenheit nicht einmal von den elektronischen Robotern beibrachten. Quetzalcoatl kam von dem Meer und verschwand im Meer. Auch Huiracocha. Es wäre oberflächlich, den Mythos mit dem Thema der Wikinger-Einwanderung, der Drakaren oder anderen sehr irdischen oder historischen Dingen erklären zu wollen. So bringt man denselben Mechanismus in Bewegung, der die Psychoanalyse Juden dazu bringt, das Erhabene erklären zu wollen, indem man es auf das Geringste, das Untermenschliche reduziert. Wenn Mythos und Legende uns sagen, dass die Inkas göttlich waren, Söhne der Sonne, dann sind sie es. Wenn man behauptet, dass ihr Ursprung nicht im Irdischen liegt und sie aus einem Fenster eines Berges in der Nähe Cuzcos kommen, dann war dies so. Dort haben sie sich gestaltet, sich materialisiert, dieser außerkosmischen runischen Zeichen wie eine magische Projektion dem Schicksal oder dem Glück danach preisgegeben. Die Rune Mann. Und so wird es wieder geschehen, wenn die Erde sehr bald erneut am Rande des Kali-Yuga zerstört sein wird. Wenn ein neues Experiment des Demiurg sich in der ewigen Wiederkehr wiederholen wird, mit der Projizierung eines anderen Manu. Und die göttlichen Hyperboreer werden wieder kämpfen müssen, von den Runen Gebrauch machend. Es ist gut möglich, dass der Mythos auch umgepolt worden ist, in Verbindung mit einem grundlegenden, von den Inkas angewandten Ereignis. Sie haben sich in die mythische Geschichte ihrer Ahnen einbezogen. Dieselbe, die bereits die Atumarunas von Tiahuanaku erzählten, die hierher gelangten Nordischen, die Dänen-Wikinger, die Trojaner, die blonden Libyer, die ältesten hyperboreischen Siddhas, die wahren weißen Götter der schwarzen Sonne, der alten Sonne. 1952 sollen Blutanalysen von den 5 Mumien der Inkas gemacht worden sein, die im British Museum aufbewahrt werden, indem man ihnen kleine Hautstücke entnahm. Bei 3 der Mumien wurden keinerlei Spuren der Gruppe 0 gefunden, sie haben also nichts mit den Eingeborenen Amerikas zu tun. Auch keine Spuren des Faktors Rh negativ. Bei einer von ihnen fand man Bestandteile von D, C und E, eine bei den amerikanischen Indianern sehr seltene Verbindung. Eine andere königliche Mumie hatte die Substanz CE, E und C, doch ohne D, eine sehr einzigartige Blutgruppe ohne entsprechenden Gruppenwert auf unserem Planeten Erde. Das ist ein endgültiger Beweis dafür, dass die Inkas nichts gemein hatten mit der indianischen Bevölkerung der niederen Rasse Amerikas, mit den Sklaven von Atlantis und möglicherweise auch nichts mit dem menschlichen Wesen des Kali-Yuga. Die Proben sind in London von B.E. Gilbey und M. Lubran durchgeführt und die Ergebnisse an das Royal Institute of Anthropology mit einem Bericht bekannt gegeben worden. Es sagen die Einheimischen dieses Landes, dass es im Anfang oder bevor die Welt erschaffen wurde, jemanden gab, der Viracocha hieß, der die Welt dunkel, ohne Sonne, Mond noch Sternen erschuf, und dieser Schöpfung wegen nannte man ihn Viracocha Pachaya Chachi, was der Schöpfer aller Dinge heißen soll. Nach der Erschaffung der Welt formte er eine Art Riesen verschiedener Größe, gemalt oder in Stein gehauen, um festzustellen, ob es gut sei, die Menschen in solcher Größe zu gestalten. Und als ihm schien, dass sie im Verhältnis zu ihm größer waren, sagte er, es ist nicht gut, dass die Leute so groß sind, es ist besser, wenn sie meine Größe haben. Und somit schuf er die Menschen nach seinem Ebenbild, wie sie nun sind, und lebte in der Dunkelheit. Da die Menschen aber die Vorschriften Viracochas übertraten, sandte dieser eine Sintflut während 60 Tagen und 60 Nächten. Die Sintflut wurde Uno Pachacuti genannt. Nur 2 Personen retteten sich auf den Berg Guasano. Die übrigen verwandelten sich in Steine zur Erinnerung an das Geschehene und als Beispiel für die Kommenden in den Bauten von Pucara, 60 Meilen von Cuzco entfernt. Dies alles berichtet Pedro Sarmiento de Gamboa. Er sagt auch, dass Titicaca Bleiberg heißen soll. In seiner Kosmogonie gibt es einen gewissen Ayacache aus dem Geschlecht der Inkas, der, ebenso wie Kuan Yip, der Selknam, im extremen Süden in Feuerland durch das Abfeuern seiner Schleuder Berge und Schluchten formt und den Verlauf der Flüsse zeichnet.